weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute wollen wir uns mit Quilten beschäftigen. Quilten ist eigentlich das Zusammennähen von drei Lagen Stoff bzw. einer dicken Lage Baumwolle, gepresste Baumwolle innen drin und außen jeweils ein Stück dünnes Stoff. Das Quilten selber geht oft einher mit der Piecework. Piecework ist die Zusammensetzung von Stoffflicken, also von einzelnen Stücken Stoffen, die man zusammennäht und zwar zu schönen Mustern. Und die machen eine sehr, sehr schöne Decke, das heißt ein Muster einer schönen Decke obendrauf und unten drunter ist meistens eine weniger interessante Decke, Stoff, alles Mögliche, was man da drunter näht, um quasi ein Bett zuzudecken damit und natürlich dieses Quilt ein Schmuckstück werden zu lassen eines jeden Schlafzimmers oder es werden ja auch Quilts im Wohnzimmer aufgehängt und zwar auf speziellen Holzrahmen, die man dann zum Beispiel vor einen Kamin stellen kann oder in eine Ecke und sie dann den anderen schönen Quilts daneben stellt oder zeigt. Und das Ganze ist eine sehr große alte Tradition. Ich habe hier für Sie mit unserer kleinen Geschichte heute eine Webseite entdeckt und diese Webseite gehört einer Dame, die uns in die Geschichte der Quilts einführt. Und zwar ist das Marlies Egger Textilart. Art to enrich your life, Kunst, die ihr Leben bereichert. Und ich möchte Ihnen daraus etwas vorlesen und werde natürlich auch den Hinweis bringen, wo wir das gefunden haben, denn sie hat das wunderbar erklärt und sie zeigt auch in ihren Fotos ganz traditionelle Quilts nämlich. Und wer in Amerika herumfährt, der kann zum Beispiel in Pennsylvania besonders diese schönen Quilts der traditionellen Art sehen und zwar in Pennsylvania bei den Amish. Die Amish machen sehr, sehr viele schöne Quilts und die Preise sind auch sehr, sehr hoch, denn diese wunderbare Arbeit gibt es schon seit Generationen, besonders in den Pionierländern, Pioniergegenden und in der Tradition, wie gesagt, der Frauen bei den Amish. Was ist ein Quilt? Sagt sie, sagt Marlies. Das Wort Quilt kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt einfach Steppdecke. Aber diese Bedeutung ist längst kein treffender Ausdruck mehr für die Meisterwerke, die unter dem Namen Quilt in Amerika der Kolonialzeit entstanden und heute überall auf der Welt entstehen. Ein Quilt besteht aus drei Stofflagen, wie ich Ihnen schon sagte. Die Quilt-Oberseite, auch Quilt-Top genannt, ist entweder aus vielen Stoffteilen zusammengesetzt, also das Patchwork, oder mit Applikationen versehen, oder beide Elemente sind in dieser Art vorhanden. Die Oberseite kann auch nur aus einem einzigen Stück Stoff bestehen, Whole Cloth Quilt. Oft ist sie aber dann natürlich mit dem Durchstechen durch die drei Lagen in einem Muster verbunden. Das Bild, was sie zeigte, war ein Quilt von 1880 etwa aus einer bestimmten Sammlung in den USA. Dann gibt es natürlich die Zwischenlage beim Quilt und das ist das sogenannte Batting auf Englisch. Das bestand früher aus Wolle oder Baumwolle. Heutzutage gibt es sehr viel Polyester-Zwischenteile, das stimmt, die von Hand auseinander gezupft wurden oder werden musste, bevor die Oberseite darauf gelegt und das Ganze zusammengeheftet wurde. In manchen alten Quilts sieht man im Gegenlicht sogar die Samenkörner der Baumwolle. Also da wurde nicht genug gezupft anscheinend. Heute wird meist eine Watte aus Polyester oder Baumwoll-Polyester-Gewebe benutzt für diese Zwischenlage. Und die Quilt-Rückseite, also die Unterseite, die ich Ihnen schon als normalerweise sehr einfach und auch sehr einfarbig beschrieben habe, besteht meist aus einem einheitlichen Stück Stoff, kann aber auch aus vielen Stoffteilen zusammengesetzt werden. Es ergibt unter anderem oder unter Umständen ein Double-Face-Quilt. Das bedeutet, dass auf der Unterseite auch ein anderes Muster oder das gleiche Muster wieder wie das obere Teil oder wie die obere Decke dann verwendet wurde. Und man kann also, wie gesagt, wenn Sie im Bild schauen, hat Marlies Ihnen also auf der einen Seite ein Sternmuster gezeigt aus vielen verschiedenen Stoffteilen oder eben ein gestreiftes Stück auf der anderen Seite. Der Begriff Quilten selber bezieht sich auf das Zusammensteppen der drei Lagen mit kleinen Vorstichen. Das geschah früher ausschließlich von Hand. Heute wird das auch mit der Nähmaschine gemacht, also gequiltet mit der Nähmaschine. Erst das Quilten gibt dem Quilt die fantastische oder die plastische Dimension, die ein schöner Kontrastpunkt zum Farbenspiel der Oberseite darstellt. Ja, und wie gesagt, es gibt auch welche, die einfach sind und es gibt welche, die zweifach sind. Die Geschichte der Quilts. Die Chinesen waren vermutlich die ersten, die ihre Winterkleidung aus drei Lagen Stoff hergestellt haben. Zwischen Ober- und Unterstoff wurde eine wärmende Zwischenschicht eingefügt und die Quiltnähte zusammengehalten. Und durch Quiltnähte natürlich. Von China aus verbreitete sich diese Idee über den ganzen Orient hinweg. Ritter schließlich brachten im Mittelalter gequiltete Unterhemden, die sie unter ihren schweren Rüstungen trugen, aus den Kreuzzügen mit nach Europa. Hier nutzte man diese Technik, um wärmende Kleidung und Decken, später auch Wandteppiche, zu fertigen. Eine ungewöhnliche Kältewelle im 14. Jahrhundert belebte in England die Nachfrage nach gequilteten Textilien. Anfangs waren die Quiltmuster rein zweckmäßig gestaltet, aber bald quiltete man kunstvolle Ornamente und portugiesische Händler brachten orientalische Quilts nach Europa und deren verschlungene Muster dienten als Vorlagen. Die Quilts entwickelten sich allmählich von einem Gebrauchsgegenstand zu reinen Kunstwerken. In Italien entstand die Trapunto-Technik. Bei dieser wird auf einem weißen Untergrund gequiltet und die einzelnen Ornamente werden durch leichtes Ausstopfen plastisch gemacht. In Frankreich wurden Quilts aus Seiden und Damaststoffen und in Spanien sogar aus Brokat und Samt genäht. Wie die Quilts nach Amerika kamen? Na, wahrscheinlich wie viele der Menschen, denn ich glaube nicht, dass die einheimischen Stämme schon mit Quilten beschäftigt waren. Also, mit dem Auswanderern aus ganz Europa nach 1620 gelangten die warmen Decken in die neue Welt. In Amerika angekommen waren die mitgebrachten Quilts nach den erlittenen Strapazen auf der Reise arg ramponiert. Es gab kaum Möglichkeiten, neue Stoffe dort zu kaufen oder zu erwerben. So mussten die alten Quilts geflickt werden. Man nahm dazu, was zur Verfügung stand, Stücke von alten Kleidern, die noch brauchbar waren oder was sonst als geeignet schien. Diese aus der Not entstandenen Quilts waren bestimmt alles andere als kunstvoll, aber sie taten ihren Dienst. Auch als sich das Leben der Einwanderer langsam normalisierte, blieb die Beschaffung der Stoffe ein Problem. So wurden die Quilts weiterhin aus Resten hergestellt. Und nun gingen die Frauen dazu über, aus der Not eine Tugend zu machen. Das ist ja eigentlich normal. Sie begannen, ihre eigenen Muster zu entwerfen und versuchten, komplizierte und interessante Quilts anzufertigen. Also die komplizierten Muster natürlich. Sie gaben diesen Mustern, Blöcken, Namen. Die Namen dieser auch heute noch verwendeten Muster stammen teilweise aus dem Bereich der täglichen Arbeit und dem täglichen Leben, wie Sawtooth, Sägezahn, Basket of Scraps, Restekorb oder Broken Dishes, Scherben. Oder sie stammen von den Gegenden, in denen die Muster entstanden sind, wie Ohio Star oder Texas Star. In den kargen Blockhütten waren die farbenfrohen und fantasievollen Decken oftmals das einzige Schmuckstück. Und sie sind natürlich auch transportabel. Bald schon übernahm das Quilten eine soziale Funktion. Bei sogenannten Quilting Bees trafen sich die Siedlerfrauen zusammen, um zusammen Quilten zu betreiben. Im Land der großen Entfernungen befreiten sie sich so aus ihrer Isolation und tauschten Neuigkeiten und Erfahrungen aus, als sie zusammenkamen. Sie fügten dann gemeinsam die daheim vorbereiteten Blöcke zu einem großen Quilt zusammen und quilteten ihn gemeinsam, eingespannt in einen großen Rahmen. Muster und Farben sind je nach Gegend, Lebensstil und Religion unterschiedlich. Außer den eigenen stellte man bei diesen Gelegenheiten auch gemeinsam Quilts für besondere Ereignisse her, zum Beispiel Freundschaftsgedächtnis und Brautquilts. Alle vor 1750 entstandenen Quilts sind ausgesprochene Patchwork-Arbeiten. Von 1750 bis ca. 1850 waren Quilts mit Applikationen populär. Vor allem von Blumenmustern muss man dabei sprechen. Den Quilts mit Applikationen wurde in der damaligen Zeit ein höherer Wert beigemessen. Sie wurden nur bei besonderen Gelegenheiten aufgelegt. Deshalb sind uns viel mehr antike Quilts mit Appliziermustern erhalten geblieben als die regulären Patchwork-Quilts, die ja natürlich auch auf die Dauer bei vielen Benutzen wieder auseinanderbrachen. Denn oft war der Bindfaden auch aus Baumwolle und dann eben nicht ganz so haltbar, der brach leicht. Diese waren für den täglichen Gebrauch bestimmt und nutzten sich natürlich eben auch stärker und schneller ab. Die Quilts im 20. und 21. Jahrhundert. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Quilt-Kunst in Amerika wieder neu aufgeblüht und in den 80er Jahren wurde das Quilten auch in Europa populär. Aber der heutige Quilt hat das Image der nützlichen Tagesdecke schon lange überwunden. Quilts haben weit über ihre Bestimmung als kulturgeschichtliches Dokument hinaus an Bedeutung gewonnen. Nachdem sie über Generationen als Frauenarbeit abgetan worden waren und nachdem 20 Jahre lang heftig darüber debattiert wurde, ob sie Handwerk oder Kunst seien, haben Quilts ihren Platz als Kunstobjekt behauptet. Indem Quilts als Designobjekte präsentiert wurden, dienten während der letzten drei Jahrzehnte die Ausstellungen in den Museen dazu, die Quilts von ihrer Vergangenheit des reinen Gebrauchsgegenstandes zu lösen. Die Quilt-Herstellung hat begonnen, Künstlerinnen und Künstler anzuziehen, die sich entschlossen haben, sich selbst mit Nadel und Faden darzustellen und ein erreichtes Ansehen auf Gebieten wie der Malerei hinter sich zu lassen. Übrigens gibt es mehrere international bekannte und anerkannte männliche Quilt-Künstler, wie zum Beispiel Michael James, Ricky Timms, John Flynn unter anderem. Die heutigen Quilt-Künstler und Künstlerinnen sind innovativ. Sie setzen ihre Ideen teilweise auf unkonventionelle Art und Weise um. An der ersten europäischen Quilt-Triennale, die in den Jahren 2000 und 2001 in Deutschland und in der Schweiz stattfand, war dies klar zu erkennen. Es werden handgefärbte Baumwoll- und Seidenstoffe verwendet. Zudem werden immer mehr Techniken der bildenden Kunst einbezogen, künstlerische Bemalung, Hand-, Sieb- und Computerdruck. Auch Quilt-atypische Materialien wie Plastikfolie, Bronzegewebe, Reißverschlüsse und sogar Teile von Flaschen quasi, also solche Etiketten und so etwas, alles wird für Quilten verwendet. Und auch Quilt, wie gesagt, atypische Materialien, da gibt es eben eine unwahrscheinliche Fülle von. Und diese Quilts haben inzwischen auch Einzug, besonders zum Beispiel von afrikanischen Künstlern, im Metropolitan Museum in New York City gefunden. Es gibt mit optischer Mehrschichtigkeit und Tiefe wird gespielt, beispielsweise dreidimensionale Quilts oder auch Durchblicke konzipiert mittels transparenten Stoffstücken oder fensterartigen Öffnungen. Und es gibt Künstler, wie ich einen kenne, der schnitzt Quilts, die sehen aus, weil er sie danach bemalt, als wären sie handgefertigt und mit diesem sehr weichen Holz, in dem sie geschnitzt sind, sieht es wirklich auch aus, als ob es da ein hingegossenes Quilt ist, das sich da schlängelt auf der Bettdecke oder auf dem Tisch, wo immer er das dann ablegt. Also, diese Textilkunst wird also von Marlies Egger in diesem Textilart-Forum, das sie selbst geschaffen hat, erklärt. Und wir möchten Ihnen heute ein Gespräch vorführen, das zwischen einer Gruppe von Frauenkünstlerinnen in Darmstadt stattgefunden hat. Und mit dieser Gruppe Frauen habe ich sehr glücklich auch einmal ausstellen dürfen oder eigentlich mehrfach. Die Gruppe hieß oder heißt Eigenart. Und die Damen werde ich Ihnen dann einzeln vorstellen, beziehungsweise sie sich selbst Ihnen vorstellen. Und da ging es noch wirklich darum, dass das Quilt noch nicht so ganz etabliert war. Es war in den 90er Jahren, um das Jahr 2000, wo es wirklich gerade anfing in Deutschland mit dem Erringen einer Plattform für Quilterinnen, die eben Kunstquilts herstellten und nicht Quilts, auf die man sich setzt oder legt oder unter die man sich legt. Und ich selber bin auch Künstlerin und ich gestalte dreidimensionale Quilts, nämlich ich mache Skulpturen, die Quilt-Teile in sich tragen. Das heißt, zum Beispiel habe ich einen Korb, der ist außen nach außen in einer schwangeren Form und innen ist er ausgekleidet mit einem Quilt. In diesem Falle kein Quilt, was ich selbst genäht hatte, sondern eins, was ich ein antikes, das ich da hinein appliziert hatte. Und ich habe auch Quilts selbst hergestellt und zwar ging es da vorwiegend um, nicht um die Piecework, sondern um das Quilten selbst, also um dieses Verbinden von drei Stoffteilen, den zwei Außenstoffen, den dünnen und dem Inneren, der inneren Wattierung. Und ich habe da alte Muster verwendet, sowohl traditionelle Muster des Korsettierens zum Beispiel, also indem man dann früher Stege eingearbeitet hat, ging das also vertikale Streifen nach oben und unten zeigend, aber das Ganze war weiß mit Spitze umfasst, das quasi eine Bettdecke, aber auch Wäsche und Damenwäsche zum Beispiel, wie eben auch ein Korsett es war, also Unterbekleidung zeigen sollte und auch in sich vereinigen sollte. Das ganze Stück, diese ganze Skulptur hieß Corseted, also korsettiert. Und da ging es eigentlich noch um viel tiefere Angelegenheiten als das Korsett an sich, sondern es ging darum, dass wenn man schwanger war früher im viktorianischen England zum Beispiel, musste man sich so lange oder tat man es, korsettierte man seine Figur so eng, schnürte sie so eng ein, dass einem nicht angesehen werden konnte, dass man schwanger war. Denn sobald man die Schwangerschaft zeigte, körperlich in drei Dimensionen, da war einem der das Verlassen des Hauses verboten. Das war also unschicklich, dann das Haus zu verlassen. So wurden also die frühen Schwangerschaften bei Frauen oft mit Korsetts sehr, sehr eingeengt. Der Körper wurde sehr eingeengt. Und das ist also Teil der Aussage gewesen meines einen Quilts, dieser Skulptur, die da Corseted heißt und gequiltet war. Diese Figuren, diese dreidimensionalen, diese Skulpturen aus Mixed Media, aus Stoff und Draht, die habe ich dann mit der Gruppe Eigenart zusammen ausstellen können. Und das war in einem Kloster sogar, wo eine Ausstellung stattfand. Und dann habe ich die Damen eingeladen, hier auch mit uns, mit einer Quilt-Gruppe hier in Tampa Bay, Florida auszustellen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit mit der Gruppe Eigenart aus Darmstadt in Deutschland. Und wie gesagt, dem Surface Design Association hier in Tampa Bay, Florida. Diese beiden beiden Gruppen haben dann für diese Ausstellung zusammengearbeitet und auch ein gemeinsames Quilt zusammen genäht mit lauter Patchwork kleinen Vierecken von allen Künstlern auf eine Decke hinauf appliziert. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen, wie gesagt, die Damen ans Herz legen, Ihnen diese Damen bringen, dieses Gespräch, das wir hatten in Darmstadt bei der Gelegenheit des gemeinsamen Ausstellens. Und wichtig ist natürlich, dass man solche Quilts heutzutage als ganz selbstverständliche Kunst empfindet, die Schönheit dieser Quilts und Ellen Terjung, mit der ich zu dieser Zeit besonders befreundet war, hat sich eben auch sehr darüber geäußert, wie es war, dass man nicht als Quilterin nicht ernst genug genommen wurde und dass man sich das erst erobern musste. Und das haben diese Damen sehr, sehr fleißig getan und die Arbeiten sind ganz wunderschön. Und ich werde Ihnen einige davon dann auch im Blog zeigen können. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Ellen Terjung und ihren Freundinnen von der Gruppe Eigenart in Darmstadt. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die die große Freude hatte, mit diesen Damen gemeinsam auszustellen. So, ich sitze mit der Ellen und sagen Sie mir Ihren Namen nochmal gerade. Scheifers Zacharie. Aber einen Vornamen haben Sie auch. Christa. Und das ist die Jutta. Und wir sitzen bei der Jutta und wir sitzen um einen Tisch herum und unterhalten uns über Quilten. Und jetzt habe ich gerade gehört, für Quilten ist kein Platz im Fernsehen und auch nicht im Radio. Und warum nicht, Ellen? Weil das eine Frauenarbeit ist? Ja, weil das immer noch damit behaftet ist, dass die Muttis zu Hause sitzen und nähen und sticken. Und hat bei uns keinen Raum. Das ist aus der Mode. Dass man strickt oder so, das also ist immer da. Das Handarbeiten ist out. Und wir haben also große Schwierigkeiten, da in das künstlerische Fach einzudringen. Also, wenn Sie jetzt sagen, es hat keinen Platz und Sie machen es aber doch und Sie stellen es doch aus. Sie haben jetzt eine Gruppe, sind Sie relativ neu bei dieser Gruppe oder waren Sie von Anfang an dabei? Nein, ich bin total neu. Ich bin seit wie vielen Monaten dabei? Seit einem guten halben Jahr. Wie heißt die Gruppe? Eigenart und das passt auch sehr gut für die Gruppe, finde ich. Also, es hat mit Art, also mit Kunst zu tun. Ja. Und jeder hat seine eigene Art, diese Kunst umzusetzen. Und ich finde auch, jeder hat seine eigene Art der Persönlichkeit, die er damit einbringt. Also ich finde diesen Namen sowas von gelungen für die Gruppe. Für mich war klar, also wenn zu einer Gruppe, dann nur zu so einer. Die leben vielleicht dann auch mit meiner Eigenart, ja. Und können es damit aushalten. Und Sie stellen jetzt aus zusammen, ein paar Mal im Jahr, und machen also auch Gemeinschaftsquilts. Und eben habe ich also gerade so die kleinen Schwierigkeiten dieser Sache festgestellt. Also wenn man von außen dazukommt, dann weiß man nicht so genau, wie groß sind die Sachen, wie farbig sind die Sachen, vor allem wenn man Abbildungen sieht, haben Sie mir gerade gesagt. Jutta war ein bisschen verlegen, weil der Katalog jetzt hergestellt werden soll und ihr Stück ist komplett anders. Was machen Sie, Jutta, um Leuten, Jutta will nicht mit mir reden, das ist ja schade, aber Sie haben also mir ein Foto gezeigt, das war also komplett anders in der Farbe. Und was kann man tun, vielleicht kann das jemand anders erklären, was kann man tun, wenn also die Farben überhaupt nicht im Katalog stimmen? Das ist extrem schwierig, weil Stoff schluckt Licht bei der Fotografie ganz unterschiedlich. Mhm. Und da Patchwork nun aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt wird, also aus geschinstem Stoff, glänzendem Stoff, je nachdem, wie der Stoff auch bedruckt ist, gibt er das Licht beim Blitz anders wieder zurück und reflektiert den Stoff anders. Und das ist so schwierig, dann diese verschiedenen unterschiedlichen Stoffe einheitlich zu fotografieren, dass der Gesamteindruck der Farbe richtig rüberkommt. Mhm. Und das auf Zelluloid gebannt, also auf Papier gebannt, ist einfach sehr problematisch umzusetzen. Mhm. Immer noch in der Technik. Das geht in der Modebranche so. Also ich denke, auch die ganzen Fotografien von irgendwelchen tollen Kostümen, ja, mhm. Können verlieren, weil mhm. sie einfach ja, vom Material her das Licht unterschiedlich aufnehmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Modefotografen da eine große Erfahrung haben, ja, und dass es da nicht so oft passiert wie bei uns. Mhm. Das, also ja, stimmt nicht? Was würden Sie dazu sagen? Die haben Erfahrung. Ja. Ja. Und natürlich. Und wir haben also Möglichkeiten, also sie, die Jutta liebt besonders weiche Stoffe, sagt sie. Also ganz Sachen, die sich also lieber anfassen lassen. Und wir wollen aber nicht, dass die Sachen angefasst werden, weil man auf den Fingern Hautfett hat. Ohne auch gewaschene Hände, nicht? Sind also, haben irgendwelche Hautfette, die man dann auf den Stoffen hinterlässt. Und es ist aber, es bietet sich immer so an. Also man krabbelt einem in den Fingern, wenn man in so eine Ausstellung geht. Ich nehme an, Ihnen auch. Wenn Sie selber sowas sehen und wenn Sie durch ein Stoffgeschäft gehen, gehen Sie mit den Augen oder gehen Sie mit den Händen durch die Stoffgeschäfte? Fassen wir natürlich auch die Stoffe an, ja, nicht? Ja. Da denken wir, es ist ganz selbstverständlich, dass man das darf. Ja. Man fasst ja auch, und das ist auch eine große Unsitte, wenn man Blusen sich anschaut oder Kostüme, dann fasst man ja auch den Stoff an. Ja. Und das ist also wahrscheinlich dasselbe. Das sollte man auch lassen. Ja, also wenn Sie jetzt ein neues Quilt machen, wie gehen Sie jetzt durch den Stoffladen? Gehen Sie jetzt nach dem Auge? Sagen Sie, ich habe jetzt eine Idee, mir gefällt das, oder muss das jetzt ganz weich sein? Ja, wir machen erst den Entwurf. Mhm. Der Entwurf muss stehen. Und erst dann kann man an den Kauf von Stoffen gehen. Also da muss man also genau wissen, in welcher Art, ob man nun also bunte Stoffe nimmt oder Uni-Stoffe. Und das muss also vorher stehen und danach kaufen wir dann die Stoffe. Mhm. Und es ist also auch nicht so, dass wir hier große Auswahl an Stoffläden haben. Da gibt es also auch ganz spezielle kleine Läden, in denen wir kaufen. Eine von der Gruppe hat einen Laden sogar? Ja, ja, einen sehr schönen kleinen Laden, in dem wir eigentlich alles finden, was wir brauchen. Mhm. Und sie hat auch amerikanische Stoffe, unsere Freundin. Was ist der Unterschied? Ist das was anderes? Amerikanische Stoffe? Ja, also in Amerika gibt es spezielle Patchwork-Stoffe. Aha. Das gibt es bei uns nicht. Wir Aha. müssen also immer suchen. Wir haben also in der letzten Zeit sehr viele Gardinenstoffe gekauft, weil die eben sehr schön gemustert waren für mhm. unsere Arbeiten. Aber so spezielle Patchwork-Stoffe werden bei uns nicht hergestellt. Mhm. Da knistert es, weil jetzt gegessen wird. Stäbchen, Balsenstäbchen. So, wie ist es denn bei Ihnen allen? Ist es so, dass man Stoffe, also dass man erst malt, den Entwurf aufzeichnet? Nein, sagen Sie. Nein, ich gehe ganz... Sagen Sie meinen Namen? Die Christa. Ja, Christa. Ich gehe einfach ganz gefühlsmäßig ran. Ich gucke mir meine Stoffe an und es gibt dann vielleicht irgendwie einen Stoff, der mich anspringt und sagt, nimm mich, ja? Ja. Und dann muss ich einfach diesen Stoff nehmen und dann gucke ich so farblich, was würde ich denn dazu kombinieren, ja? Ja, und dann wächst so langsam was vor meinem Auge. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, wie ich rangehe, wie die Ellen sagte, mit diesem Entwurf, das ist eine andere Möglichkeit, mhm. aber ich gehe auch ganz intuitiv also dran und muss also nicht unbedingt jetzt ein Riesenkonzept schon im Vorfeld haben. Ich habe gerne auch noch die Möglichkeit, beim Nähen was zu verändern und da nochmal irgendwelche ja, Ideen oder sonst was mit einzubringen, weil, was weiß ich, was mir morgen einfällt, ja? Wie viele Stoffe haben Sie denn so im Schrank liegen, so insgesamt? Gehen die Augenbrauen hoch? Also sind das Schränke und Schränke voll? Jetzt lachen Sie alle. Also ich meinte eben auch, weil ich sagte, dass wir dann gezielt gehen und Stoffe kaufen. Das ist beim Gemeinschaftsquilt. Weil dann ja jeder den gleichen Stoff benutzen muss, ganz wenn klar. er sein Stückchen näht. Ne? Ja. Aber sonst gehen wir auch so vor, wie die Christa eben geschildert hat. Ja, ja, wir haben also Unmengen von Stoffen zu Hause. Und was jetzt der neueste Clou bei uns ist, wir färben unsere Stoffe selbst und wir sind also in einem Kurs gewesen und haben Unmengen von weißen Stoffen bunt gefärbt, mhm, und die liegen jetzt alle zu Hause und müssen verarbeitet werden. Und da müssen wir dann Ideen zu sammeln. Ja, ja. Und wenn Sie eine Ausstellung haben, heißt das dann, dass Sie sich gemeinsam auch ein Konzept dazu aussuchen, oder ist das etwas, wo man sagt, ne, jeder bringt jetzt das ein, was er, woran er eben gerade arbeitet? Ja, also es ist eigentlich so, dass die persönliche Freiheit als erstes dasteht und jeder das mit einbringt, was seine ja, Kreativität der letzten Zeit eben hergegeben hat, ja. Mhm. Und sein ganz persönliches ganz Bild. Ja. Und ja, ich denke, so viel Toleranz sollte man auch gegeneinander wirklich aufbringen. Klar. Naja, es könnte ja sein, dass es ein gemeinsamer Titel ist oder ein gemeinsames Motto oder so, dass sie jetzt plötzlich alle sich um eine bestimmte Sache im Gespräch zum Beispiel auseinandersetzen mit etwas, dass sie sagen, okay, also das zum Beispiel würde das jetzt in ein Gemeinschaftsquilt einfließen, ja, unter Umständen. Ist die Gruppe zu klein. Wie viele sind Sie in der Gruppe? Wir sind also 7 in der Gruppe. Und dann, wenn wir ein Thema hätten, na ja gut, dann kämen also 7 Quills zustande und das ist zu wenig für eine Ausstellung. Wie viel sind denn ungefähr in der Ausstellung drin zum Beispiel? Wie viel normal in Ausstellungen, die Sie bis jetzt gehabt haben? 20? So 30 bis 40. 30 bis 40 Stück. Wir bemühen uns also immer, die neuesten Sachen auszustellen, dass wir also nicht, sagen wir mal, in 2 Ausstellungen die gleichen Sachen bringen. Das wollen wir vermeiden. Und stellen so 2-mal im Jahr aus, bis jetzt 1-mal im Jahr? Ja, bis jetzt haben wir, also dieses Jahr stellen wir 3-mal aus. Das aber ist es viel kann, dann, kann nicht, gut das sein, dass wir nächstes Jahr mal ein bisschen langsamer wieder mal neue Sachen entstehen, ja, lässt. Aber so. Wir finden immer schöne Ausstellungsräume und es ist uns eigentlich auch noch nie eine Ausstellung verwehrt worden. Wo haben Sie schon zum Beispiel ausgestellt? Was sind die Orte? Also die nächste Ausstellung wird, wie gesagt, in Seligenstadt sein. Im Kloster? Im Kloster. Die letzte Ausstellung war in Dieburg im Rathaus und dann in der Fachhochschule in Dieburg. Das war also Zufall, dass sich das nun beides in Dieburg ergab. Jetzt wollen wir versuchen, mal in Darmstadt Fuß zu fassen. Vor 14 Tagen waren wir auf dem Künstlerpicknick in Darmstadt und haben also da, das war so eine spontane Ausstellung, wo so jeder hinkommen konnte. Und da waren die auf einer Leine angemacht, die Quilts. Auf der Leine, ja. Und was ist denn besonders interessant, wenn Leute zusammenkommen zu solchen Quilt-Ausstellungen? Tauschen Sie da neue Ideen aus? Sehen Sie neue Stücke? Reden Sie miteinander? Was reizt Sie an dem Zusammenkommen mit anderen Leuten? Wissen Sie nicht? Interessant. Zum Beispiel. Ich möchte eigentlich nur sehen, was andere arbeiten, ja. Aha. Ja. Und eventuell Anregungen bekommen für neue Dinge für mich, ja. Tauscht man denn auch mal Ideen aus, wenn man sagt, wie machst denn du das eigentlich? Ist das dein Quilt? Das macht man eher in seiner eigenen Gruppe, in der ja. Gruppe. Also nicht. Also, da ist man vorsichtiger. Das macht man nicht bei einer Ausstellung. Also es kommt selten zu so einem Gespräch, finde ich, ja, oder? Ganz ist das schade? Ja. Das ist immer eine Frage, welchen Anspruch man hat. Ich habe nicht den Anspruch, folglich habe ich es nicht als schade bis jetzt empfunden. Ja, ja, aber ich meine, der Dialog ist eine Sache, die vielleicht auch gerade Leute zusammenbringt, wo sie sagen, viele Leute wissen gar nichts zum Quilten oder interessieren sich nicht dafür. Und wenn man so zu solchen Sachen zusammenkommt, dann ist ja das Interesse da. Sonst wären die Leute ja gar nicht zusammengekommen. Nicht? Und es ist aber eine relativ kleine Gruppe, die dann, wie Sie sagten, von Ausstellung zu Ausstellung geht. Das sind also immer wieder, dann trifft man immer wieder auf die gleichen Leute, Fachpublikum. Also ja. Die manchmal so, sogar von sehr weit her kommen, um die Ausstellungen zu sehen. Ja, ja, ja. Was wäre denn zu wünschen für die Zukunft, für Sie? Für die Gruppe selber, für Sie persönlich? Mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit und mehr Interesse auch in der Öffentlichkeit. Gerade, dass man Stoff nicht nur mit Hausheim und Herd verbindet. Ja. Ja. Und mit Hausmütterchenarbeit. Also nicht, dass man sagt, Quilten und die daraus entstehende Kunst ist mehr oder weniger bessere Handarbeit. Ja. Ja? Was so ein Dünkel von negativ einfach immer noch beinhaltet. Schade. Ja, ja. Wir haben voriges Jahr versucht, uns bei den Frauenkunsttagen in Darmstadt zu bewerben. und haben also sehr unterschiedliche Sachen eingereicht und die sind alle abgelehnt worden. Und waren Sie mal auf diesen Kunsttagen und haben gesehen, was da dann ausgestellt wurde, um zu sehen, wo der Unterschied... Ja, da wurden also sehr moderne Sachen von den Darmstädter Frauen ausgestellt. Auch Quilts? Aber nein, keine Quilts. Nein, also nein, Malerei, das war eben die Hürde, die wir nicht überspringen konnten. Und das war eben insofern so traurig, weil es hieß Frauenkunsttage. Und noch nicht mal da wurden wir akzeptiert. Und da ist vor kurzem eine Ausstellung in Düsseldorf gewesen. Und da hat eine Patchwork-Galerie aus Köln versucht, einzudringen, jetzt in Anführungsstrichen. Und das ist auch abgelehnt worden, woraufhin der Galerist einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat und argumentiert hat, dass also die modernen Bilder von Künstlern, wo auch Stoff verwandt wurde, dass die ja auch in den Bereich fallen, nicht? Ja, in diesen Bereich fallen. Und warum dann eben kein Patchwork? Aha. Und daraufhin hat man sich bereit erklärt, dass Patchwork ausgestellt werden durfte. Aber erst durch Einschalten eines Rechtsanwalts. Wie ist es denn mit Kunstschulen in Deutschland? Gibt es da schon die Möglichkeit, auch Textilfach innerhalb des Bereiches Skulptur, Malerei zu lernen? Und dann, ich meine, das ist ja schon der erste Schritt in die Richtung Akzeptanz, dass es also nicht, sagen wir mal, Kunsthandwerk von einer anderen Art der Schule herkommen muss, sondern dass man es innerhalb einer Universität vielleicht auch mit in dem Fach Kunst studieren könnte. Ja, also ich glaube, in der Werkkunstschule in Köln kann man das. Aber ich habe noch keine Arbeiten von dort gesehen. Ich weiß es nur, dass man das da machen kann. Ja. Also ich wünsche Ihnen viel Glück bei den Ausstellungen und ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie das erreichen, diese Akzeptanz. Und die kann man ja nur, wenn man ausstellt. Und die kann man ja nur, wenn man weiterarbeitet. Und ob man da stumm oder wo sehr drüber redet, wichtig ist, dass man es zeigt. Ja, ich habe dann auch nach diesem Künstlerpicknick hier in Darmstadt habe ich dann noch einen kleinen Artikel für unsere Gildezeitung geschrieben. Aber das wird eben dann auch nur in dieser Gildezeitung veröffentlicht und hat keine größere Wirkung in bis jetzt gehabt. Seien Sie mal optimistisch. Ich danke Ihnen, Ellen, ich danke Ihnen, Jutta, ich danke Ihnen, Christa, für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Glück. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei der Gruppe Eigenart und allen voran bei Ellen Terjung bedanken. Erstmal für das mit dabei sein dürfen dieses Gespräches und mit Ihnen zusammen die große Freude zu haben, auszustellen und natürlich dann auch den weiteren Werdegang weiter zu verfolgen, dieser dann weiterhin und weiterhin etablierten Gruppe Eigenart, die überall in ihrer Gegend besonders ausgestellt haben und die mehr und mehr Freunde dieser Quilt-Kunst fanden und finden. Und natürlich möchte ich Ihnen sagen, dass in den USA auch diverse Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts mit dem Quilten ihre Kunst an die Wände bringen. Das gilt vor allem zum Beispiel für eine Künstlerin namens Faith Ringgold. Und Faith Ringgold ist eine Afroamerikanerin, die ganz wunderbare Geschichten mit ihren Quilts erzählt und ein ganzes Buch geschrieben hat und auch einige Kinderbücher. Die Kinderbücher sind nicht gequiltet, sie sind bemalt. Auch die Stoffe, die sie als Quilt darstellt bzw. Aufbereitet hat, hat sie auch bemalt. Also ihre sind nicht genähte Sachen, sondern eher gemalte und gezeichnete Werke auf Quilts. Dann gibt es natürlich Miriam Shapiro, die mit Stoffen appliziert hat, nicht so sehr mit Quilt, aber sie hat vor allem auch Piecework gemacht. Sie hat also Stoffteile zusammengenäht, Schürzen aufgenäht, Fächerformen geschaffen und hat alle diese Stoffe rahmen lassen und hat sie dann als Kunst an den Wänden genauso neben die anderen Dinge hängen können, wie alle die etablierte Kunst, die ja auch auf Stoff ist. Das heißt, heutzutage oder seit dem 19., 18. Jahrhundert hat man ja auf Leinwand gemalt. Und alles, was auf Leinwand gemalt ist, ist ja auf Stoff. Und Leinwand als Stoff ist ja genauso nur nicht genäht. Es ist drauf getackert auf einen Rahmen oder genagelt und aber es ist auch der Untergrund, der Stoff ist. Und so kann man sagen, dass eigentlich jeder Künstler ein Stoffkünstler ist, aber nicht jeder ein Quilt-Künstler. Und Miriam Shapiro hat sehr viel mit Stoff gearbeitet, auch Judy Chicago, die in dem 21. Jahrhundert genauso aktiv ist, bis in ihr hohes Alter und sogar also dreidimensionale Sachen schafft, wie ein Zelt zum Beispiel für die 2020 Dior große Modenschau. Das hat sie im Rodin-Garten gemacht. Aber Judy Chicago ist eben für ihre Dinnerparty bekannt, wo sie lauter Läufer nähen hat lassen von sehr, sehr vielen Freiwilligen. Und sie hat natürlich darauf auch kräftig appliziert. Und auch natürlich wird da Quilt gezeigt, auch das. Also, Sie können unter diesen und vielen, vielen anderen Leuten in der Kunst, im Kunstbereich sehen, dass Stoff verwendet wird, ob als Oberschicht auf dem Bild, ob als Unterschicht, als Leinwand oder ob sie auch das mit Farbe zugetränkt hat, wie die Helen Frankenthaler. Es gibt sehr, sehr viele Künstler, die mit Quilt sich beschäftigen. Ich selber mache daraus Skulptur. Das nennt man Weichskulptur. Und alle diese Kunstwerke können Sie im Internet besuchen. Ich werde auf jeden Fall auch diesen Blog von der Marlies Egger Textilart Ihnen einstellen als Link. Da können Sie diesen Text dann noch einmal nachlesen. Und ich werde wahrscheinlich natürlich auch Ihnen Beispiele von der Gruppe Eigenart und vielleicht auch ein Bild von mir, von meiner Kunst auch mit einstellen. So, jetzt wünsche ich Ihnen allen, dass Sie uns Mitteilung machen, ob Ihnen das etwas gesagt hat, ob Sie selber vielleicht auch Textilkunst machen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen zu sehen, welche Dinge Sie in diesem 21. Jahrhundert und länger betreiben und wünschen Ihnen viel Freude bei dem Gespräch gehabt zu haben und vielleicht auch bei dem Arbeiten von Quilts und sich einmal mit der Gruppe Eigenart bekannt machen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen ganz tollen Sonntag wünscht und bis wir uns demnächst bei der nächsten Sendung wiederhören, Ihnen sagt, haben Sie eine gute Woche, seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund und vor allem machen Sie ein schönes Quilt vielleicht selbst. Das würde ich mir sehr wünschen für Sie und vielleicht können Sie uns dann auch ein Foto schicken von Ihrem Quilt. Machen Sie das als JPEG bitte, also als Bild, als Fotokartei und wir würden uns sehr, sehr freuen. Sie können auch unser Facebook bestücken, denn wir haben auch eine Facebook-Seite und das ist germanradioshow.com. Auch dort können Sie uns gerne erreichen und vor allem können Sie sich unterhalten in diesem Forum. Tschüss, ciao, an der Produktion wie immer Bill Davidson, Ihre Susanne Nielsen und Ihr Team. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com.